nicht. Und wir beginnen natürlich, und das wird auch sofort klar, wenn man nur ein bisschen was über diesen Film erzählt, wir beginnen mit dem Ungewöhnlichen. Das ist der Film The Forbidden Room von Guy Maddin. Und Kollegen von Ihnen haben das schon als surrealen Bilderrausch bezeichnet. Surreale Träume in Traumwelten seien da aneinandergereiht. Insofern frage ich mich, ob ich überhaupt fragen darf, worum es geht. Also kann man da überhaupt eine Handlung skizzieren? Nein, eine Handlung kann man da wirklich nicht skizzieren. Die Filme von Guy Maddin sind total anarchisch. Und wenn man so einen Guy Maddin-Film sieht, dann hat man wirklich das Gefühl, man sitzt zum ersten Mal im Kino. Also seine Filme sind eine große Verbeugung vor der Stummfilmzeit, vor der frühen Tonfilmzeit. Und das sind ja Zeiten gewesen, da hatte das Kino noch nicht so ein festes Regelwerk, hat noch viel mehr experimentiert. Es gab noch nicht für jede Geschichte so Gesetze, wie man sie zu erzählen hat. Und genau damit nimmt er uns hin. Und das macht seine Filme so ungewöhnlich und auch exotisch. Und jetzt in seinem neuen Film, die Schauplätze sind auch wieder wunderbar. Also das Ganze geht los in einem U-Boot, das hat Seenot. Und dann müssen die armen Matrosen Pfannkuchen essen, weil in den Pfannkuchen einfach noch Sauerstoff gespeichert wird. Dann kommt ein Holzfäller da rein, der weiß gar nicht, wie er da reingekommen ist, hat aber viele Algen an. Und dann geht die nächste Episode los und da sehen wir die Vorgeschichte vom Holzfäller. Da war er noch in einem Wald namens Holstein-Schleswig und hat eine schöne Frau vor den roten Wölfen gerettet. Und dann gibt es noch Episoden mit Ärzten, das war ja auch so eine wichtige Figur in der Stummfilmzeit. Die können dann 48 Knochenbrüche auf einmal reparieren. Und zusammengehalten wird das eben dadurch, dass sich so die Geschichten überlagen werden, aber auch gleichzeitig von diesem ganzen Anarchismus, dass alles möglich ist. Und wir Zuschauer sind einfach so erstaunt, weil wirklich auf der Leinwand alles passieren kann. Er scheint ja auch zu den wenigen Regisseuren zu gehören. Das ist mein Eindruck, der ruft einfach einen Schauspieler an und dann sagt er ganz schnell zu. Zumindest wirkt es so, wenn man sieht, wer da alles mitmacht. Nur ein paar Beispiele. Todd Rampling ist dabei, Geraldine Chaplin, Udo Kier und noch einige andere. Sind die tatsächlich, wie das dann manchmal so ist, nur schönes Beiwerk, um den Film zu schmücken oder mehr? Na, die sind schönes Beiwerk. Die haben häufig nur Kurzauftritte, aber die machen das natürlich unheimlich gerne, weil ich meine, zur Stummfilmzeit gab es ja noch so ein ausdrucksstarkes Spiel, ne? Also weit aufgerissene Augen, man darf eben mit den Armen und alles gestikulieren. Und natürlich lässt jeder Schauspieler, auch jeder prominente Schauspieler, gerne mal die Rampensau raus und Guy Maddin bietet eben denen die Bühne dafür. Und das passt jetzt auch zu seinen Filmen, dieses so rohe, expressive Spiel, weil es geht einfach nicht so um feinsinnige Gefühle, sondern es geht um Gefühle pur. Liebe, Hass und dann macht es schon unheimlich Freude, Geraldine Chaplin mit zerfurchtem Gesicht zu sehen, wie sie mit der Peitsche einfach rumschlägt oder Udo Kier spielt mal wieder einen manisch-depressiven, der sucht die ganze Zeit einen Arzt, der ihm die Neurosen wegoperiert. Also das ist große Freude, geht aber auch in so einen unbewussten Gedankenstrom rein, von dem man sich am besten so als Zuschauer mitreißen lässt. We'll be right back.